Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 9. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine wunderbaren Mitarbeiter Gottes. Das nimmt eine Menge Druck weg, nicht wahr? Doch es bringt auch eine Menge Verantwortung mit sich, denn dein Kollege möchte gerne ernst genommen werden. Paulus sagt: Und ihr seid Gottes gepflegter Garten. Was will er damit sagen? Zu wem redet er? Er spricht zur Gemeinde von Jesus Christus. Er sieht die Gemeinde also als einen gepflegten Garten. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ein Garten nicht gepflegt wird, wächst dort nur Unkraut. Es ist also offensichtlich, dass die Gemeinde sehr gut gepflegt werden muss und Gott pflegt die Gemeinde perfekt. Schau, es ist nicht unser gepflegter Garten, es ist Gottes gepflegter Garten. Er ist der Gärtner. Jesus sagte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und der Vater ist der Weingärtner. Es ist also der Vater, der sich darum kümmert. Paulus sagt weiter: Das Haus, das er baut, nicht das Haus, das der Mensch baut. Paulus verweist also auf Gott, wenn es um den Erfolg der Gemeinde geht. Paulus versucht ihnen in einfachen Worten zu erklären, dass es keinen Sinn macht, sich innerhalb der Gemeinde zu spalten und für irgendjemanden Partei zu ergreifen, denn Gott ist der einzige Baumeister. Welch einen mächtigen Mann Gottes haben wir für die Konferenz eingeladen, um eine Gemeinde von 10.000 Menschen zu bauen. Kein Mensch hat jemals eine Gemeinde gebaut. Nur Gott ist derjenige, der die Gemeinde baut. Daran musst du immer denken. Schau Vers 10 an. Gott hat mir einzigartige Gaben als geschickter Baumeister gegeben, der ein gutes Fundament legt. Paulus sagt damit nicht: Hey, hör zu, es gibt nichts, was ich tun kann, nichts, was ich bin. Alles ist Gott, ich bin ein Niemand. Nein, er hat verstanden und erkannt, was Gott ihm gegeben hat. Er erkannte, dass Gott ihm das gegeben hat und er es sich nicht selbst ausgesucht hat. Als er begann, das große Fundament zu legen, wusste er, dass es nichts anderes war, als das zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte. Die Menschen in der Gemeinde waren von Paulus sehr beeindruckt. Und Paulus zeigte ihnen: Versteht ihr nicht, dass die Gaben Gottes mir gegeben wurden? Überleg mal, Paulus sagte in Bezug auf die Gemeinde, er sei ein geschickter Baumeister und könne ein großes Fundament legen. Warum war ihm so klar, dass dies eine Gabe Gottes war und nichts mit ihm selbst zu tun hatte? Weißt du warum? Weil er, bevor Gott ihm diese Gabe gegeben hatte, kein Baumeister der Gemeinde war, sondern ein Zerstörer der Gemeinde. Paulus wusste, aus eigener Kraft würde er die Gemeinde zerstören, aber durch die Gabe Gottes konnte er sie aufbauen. Er hat verstanden, dass es nicht an ihm selbst liegt, sondern an Gott, denn er ist derjenige, der die Gaben gibt. Danach sagt er: Danach kommt ein anderer Handwerker und baut darauf. Denk darüber nach. Paulus sagt also, dass die Dienste sich gegenseitig brauchen. Paulus hatte nicht die Vorstellung: Ich kann alles machen, ich gründe eine Gemeinde, ich baue die Gemeinde, ich kümmere mich um die Gemeinde und dann sterbe ich in der Gemeinde. Es ist meine Gemeinde, ich lasse sie nie wieder los. Wie viele Ortsgemeinden leiden, weil Menschen diese Einstellung haben? Gott benutzt jemanden, um etwas anzufangen. Und dann lassen sie es niemals wieder los. Das ist eine äußerst gefährliche Sache. Paulus hatte dieses Problem nicht. Er war kein Kontrollfreak. Er verstand: Ich muss meine Arbeit machen, also lege ich das Fundament und dann verschwinde ich lieber. Dann wird Gott andere Handwerker einsetzen und sie werden auf dem Fundament bauen, das ich gelegt habe. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit Daniel. Wir haben über mich und meine Schwächen geredet. Ein sehr nettes Gespräch. Denn ich war früher ungefähr so. Wenn ich etwas wirklich gut und ordentlich machen konnte, ließ ich es nicht los. Denn wenn ich aus dem Weg ging und es den anderen überließ, ging es nicht gut. Es war immer frustrierend, da wollte ich es lieber selber machen. Das musste mich der Herr wirklich lehren und mich zurechtweisen. Das war keine gute Art, Gott zu dienen. Ich musste also lernen, dass ich bestimmte Gaben habe, die Gott mir gegeben hat, und darüber hinaus sollte ich nichts anderes tun. Lass also die anderen Handwerker auf deinem Fundament bauen. Was ist dein Problem? Wenn du nur verstehen würdest, dass wir alle Mitarbeiter Gottes sind und es nur um seinen Bau geht, nicht um unseren, dann würden wir aus dem Weg gehen. Paulus hat das so klar verstanden. Doch als nächstes warnt er uns. Darüber sprechen wir morgen.